Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Der Zündfunk-Netzkongress 2019. Frei, vernetzt für alle ist das Motto. Und ein Thema ist nicht nur allseits präsent in den Schlagzeilen, sondern landet dieses Jahr auch immer wieder auf der Mainstage im Münchner Volkstheater. Künstliche Intelligenz. Oft gehört, oft gelesen und immer noch nicht verstanden. Was kann künstliche Intelligenz wirklich? Warum müssen wir bei KI auch über Ethik sprechen? Und wie soll das Zusammenleben mit KI wirklich aussehen? Und zwar ganz frei von festgefahrenen Science-Fiction-Assoziationen. KI and me. Von Gewissensfragen an und dem Zusammenleben mit künstlicher Intelligenz. Sendung von Franziska Timmer. Rasenmäher, Roboter grasen in unseren Gärten. Busse fahren autonom und Algorithmen entscheiden, welche Videos wir ansehen sollen. Was lange Zeit futuristisch schien, ist längst normal. Manches ist aufregend, manches eher gruselig. Vor allem, weil es gar nicht so leicht ist zu beurteilen, was KI wirklich kann und was wir ihr nur andichten. Künstliche Intelligenz beyond the hype. Was geht, was nicht und worüber sollten wir uns Sorgen machen? Sie will es entmystifizieren, unser Bild von der künstlichen Intelligenz. Ines Montani. Die Softwareentwicklerin aus Berlin arbeitet im Bereich Sprachtechnologie und Machine Learning. Eben das, was man heute künstliche Intelligenz nennt. Auf der Bühne des Zündfunk-Netzkongress klärt sie auf über Klischees und Halbwahrheiten zur künstlichen Intelligenz. Wir Menschen sind gut darin, Kontext zu interpretieren und mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Und wir können auch Feinmotorik relativ gut, weswegen auch in so klassischen Fertigungsprozessen oft noch Menschen zum Einsatz kommen, weil Menschen einfach besser sind. Ein anderes Problem, was wir allerdings haben, ist, wir machen Fehler, vor allem wenn wir unaufmerksam sind. Oder wir sind müde, wir sind verkatert, wir haben keinen Bock und dann machen wir einfach Fehler, die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben als Fehler. Und Maschinen hingegen haben super Gedächtnis, können immer innerhalb von kürzester Zeit irgendwelche Informationen abrufen. Wenn wir einmal ein Muster programmiert haben, kann ein Computer eigentlich beliebig oft es immer gleich und einheitlich ausführen. Und Maschinen werden nicht müde, machen keine Flüchtigkeitsfehler, aber sie machen Fehler, wenn sie mit unerwartetem Input konfrontiert werden. Und wenn man sich die beiden Seiten mal so anschaut hier, wird ja eigentlich schnell klar, dass die beste Lösung irgendwie eine Kombination von beiden Sachen sein muss. So, dass wir uns irgendwie gegenseitig ergänzen können. Aber wie können wir uns sowas vorstellen? Ist immer schwierig, in die Zukunft zu schauen und sich vorzustellen, wie das da alles so sein wird und vor allem, wie die Technologie in 10, 20 Jahren aussehen wird. Aber eine Sache, die wir machen können, ist, wir können in die Vergangenheit schauen und können uns angucken, wie die Menschen sich das damals vorgestellt haben, vor allem die heutige Zeit. Und vielleicht können wir daraus was lernen. Und hier ein sehr, sehr schönes Beispiel ist diese Illustration aus dem Jahr 1900, die im Rahmen einer Postkartenserie für die Weltausstellung angefertigt wurden. Und sie zeigt, wie sich Menschen damals das Jahr 2000 vorgestellt haben. Und ja, zum Kehren benutzt man Schaufel und Besen. Macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man das dann automatisiert und so einen Kehrroboter baut. Und in Wirklichkeit haben wir das Problem natürlich anders gelöst. Wir haben Staubsauger entwickelt und Staubsauger haben wir dann auch noch mit Staubsaugerrobotern automatisiert. Allerdings klappt das immer noch nicht so gut. Vor allem nicht, wenn man einen Hund hat und der Roboter dann den Hundehaufen gleichmäßig im Zimmer verteilt. Aber vielleicht kriegen wir es auch noch hin. Ja. Weiteres Beispiel, diese fliegenden Feuerwehrmänner, wunderschöne Flügel. Rein physikalisch natürlich unmöglich, denn auf so einem Wasserstrahl ist ja auch Druck drauf. Aber eine schöne Idee aus der damaligen Sicht. Wir haben das Problem natürlich anders gelöst. Wir haben moderne Feuerwehrautos mit Drehleitern, Löschen von Waldbränden zum Beispiel. Da kommen auch Flugzeuge zum Einsatz, die können fliegen. Und noch viel, viel wichtiger eigentlich, wir haben Rauchmelder erfunden. Und wir haben die Art und Weise geändert, wie wir überhaupt bauen. Sodass die Feuer gar nicht erst ausbrechen und sich ausbreiten. Aber 1900 hatten die Leute ein ganz anderes Weltbild und natürlich eine ganz andere Sicht, was möglich war. Und haben daran eben auch ihre Zukunftsvisionen orientiert. Und vielleicht machen wir das ja auch heute. Und ja, hier weiteres Beispiel, das wir uns anschauen können, sind Jobs, die wir mit der Zeit durch Technologie ersetzt haben. Und hier ein Beispiel der Blockeislieferant. Mittlerweile, ja, Kühlschränke brauchen keine Eisblöcke mehr und vielleicht konnten die Blockeislieferanten umschulen auf Tiefkühlkostlieferanten. Oder hier, dieses Foto zeigt einen Mann bei der Abholung von sogenannten Goldeimern oder im Englischen Night Soil. Das ist ein Euphemismus für Scheiße. So. Damals gab es noch Plumpsklos im Hinterhof und da musste halt regelmäßig jemand kommen und den Eimer da abholen und auswechseln. So. Und glücklicherweise muss diesen Job heute eigentlich so gut wie kaum noch jemand machen. Und stattdessen haben wir moderne Toiletten, Sanitäreinrichtungen, Abwassersysteme entwickelt hier. Und auch wenn hier ein Job weggefallen ist, der positive Effekt für die Menschheit überwiegt. Auf jeden Fall. Und schließlich mein absolutes Lieblingsbeispiel. Bis tatsächlich noch in die 1950er gab es den Beruf des Knocker-Uppers. Und der Knocker-Upper ist morgens mit einem Stock rumgelaufen und hat an die Fenster seiner Kunden geklopft, damit die auch wirklich morgens wach werden. Und Wecker waren zwar natürlich irgendwann schon erfunden, aber lange Zeit galten sie nicht als zuverlässig genug. Das heißt, wenn man sich leisten konnte, hat man am besten noch einen Knocker-Upper engagiert, damit man halt pünktlich zur Arbeit kommt und seinen Job nicht verliert. Ja, heutzutage Wecker sind natürlich auch in Mobiltelefone integriert. Ich lasse mich eigentlich quasi ja, fast jeden Tag von meinem Handy wecken, wenn ich mich wecken lasse. Und der Beruf des Knocker-Uppers ist tatsächlich endgültig ausgestorben. Aber was dieses Prinzip hier von dem Knocker-Upper so interessant macht, ist, dass der Stock und das Fensterklopfen ja eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck war. Das eigentliche Problem ist das Aufwachen morgens. Und um dieses Problem mit Technologie zu lösen, haben wir eben keine Fensterklopfmaschine gebaut. Wir haben einen Wecker gebaut. Und deswegen eignet sich dieses Knocker-Upper-Beispiel super, um technische Innovationen einzuschätzen und einzuordnen. Denn man kann sich eigentlich bei jeder Innovation, die man so sieht, fragen, ist das ein Wecker oder ist das eine Fensterklopfmaschine? Oder anders gesagt, bilden wir nur willkürlich menschliche Abläufe ab oder nach, weil wir es können? Oder entwickeln wir wirklich Maschinen und Systeme, die das Problem am effektivsten lösen? Und zwar, indem sie zum Beispiel die Vorteile der Maschine ausnutzen. Und dasselbe ist der Fall bei solchen Aussagen, dass KI etwas sehr Komplexes genauso gut erledigen kann wie ein Mensch. Wirklich genauso gut? Naja, scheinbar nicht immer. Hier in diesem Beispiel haben Forscher versucht, ein System zu trainieren, das anhand von Röntgenbildern Lungenentzündungen in verschiedenen Stadien vorhersagen kann. Klingt ja erstmal nützlich. Und als Trainingdaten, man hat ganz viele Röntgenbilder und dann hat man ganz viele Diagnosen aus der Vergangenheit und dann kann man ja ein Modell trainieren, das entsprechend wahrscheinlich diese Diagnosen repliziert und das dann lernt. So weit, so gut. Aber in diesem Fall kam folgendes Problem hinzu. Patienten in einem frühen Stadium, Lungenentzündung, gehen halt zum Arzt und lassen sich röntgen. Menschen in einem sehr späten Stadium können das nicht. Die liegen nämlich im Bett und können sich nicht aufstehen. Das heißt, der Arzt kommt vorbei mit so einem tragbaren Röntgengerät und röntgt den Patient. Und das sieht ziemlich anders aus, wenn der Patient halt da liegt, als wenn der Patient beim Arzt steht. Und das tragbare Gerät hat vielleicht auch gar nicht so eine gute Bildqualität, weil man es halt mit sich rumträgt. Und das heißt, das System und das Modell hat am Ende also lediglich gelernt, das Röntgengerät zu erkennen. Das auch sehr gut. Aber Gott sei Dank haben sie es gemerkt. Ich glaube, die Forscher wurden hier skeptisch, als die Ergebnisse zu gut waren, also zum Beispiel 99%, und haben es dann nochmal überprüft. Aber immerhin, Medizin liegt zumindest noch eine Wissenschaft zugrunde. Ich glaube, da können wir uns einigen. Richtig, richtig übel wird es, wenn die absurden Vorschläge nur auf Pseudowissenschaft beruhen. Und zwar zum Beispiel ein Lügendetektorsystem an der EU-Grenze. Oder ein Algorithmus, der im Bewerbungsgespräch Gesichter scannt und entscheidet, ob der Kandidat den Job bekommt. Oder ein System, das anhand von Fitbit-Daten irgendwie vorhersagen kann, ob ein Mensch einen Amoklauf begehen wird, damit man das dann irgendwie verhindern kann. Und kann ja eigentlich nicht schiefgehen. Und natürlich auch China und die Emotionserkennung, die angeblich zur Massenüberwachung eingesetzt werden kann. Und China wird hier immer gerne so als Negativbeispiel angeführt und die Medien berichten ständig von neuen krassen Sachen, die man halt so machen kann, wenn Moral und Ethik erstmal überhaupt keine Rolle spielen und nicht so wichtig sind. Und China behauptet auch gern, dass sie mit der flächendeckenden Videoüberwachung eigentlich im öffentlichen Raum so gut wie jeden finden können und dass alles super funktioniert. Dabei ist es eigentlich gar nicht so klar, ob das wirklich funktioniert oder ob das nicht alles nur Propaganda ist. Aber die Medien schreiben das trotzdem gerne ab. Ja, funktioniert's? Keine Ahnung. Aber ist ja auch komplett egal. Die Sache ist, es geht gar nicht darum, ob es funktioniert. Das ist ja die wahre Dystopie. Die wahre Dystopie ist, wir verlassen uns auf die Technologie, wir nutzen sie als Rechtfertigung und wir lassen uns von ihr einschüchtern und glauben einfach nur, dass sie funktioniert und eigentlich immer richtig liegt. Und wenn sich das in unserem kollektiven Bewusstsein verankert, dann ist das ein viel, viel größeres Problem. Dann nehmen wir es vielleicht auch einfach hin, wenn unser Nachbar abgeholt wird, weil der Algorithmus sagt, der sei kriminell. Wow, krass, hat man sich nicht gedacht, der sah ganz normal aus, aber KI kann mittlerweile so viel Sachen, da muss das ja eigentlich ein leichtes sein. Und ja, schade um den Nachbarn. Und ja, zusammengefasst können wir Folgendes festhalten. Vorsicht vor Fensterklopfmaschinen. Wenn wir mit neuen technischen Innovationen konfrontiert werden, hilft es zu fragen, löst das jetzt eigentlich wirklich das echte Problem? Oder kopieren wir nur willkürlich irgendwelche menschlichen Abläufe mit Technologie, weil wir es können? Und zweitens, Automatisierung und auch der damit verbundene Wegfall von Jobs ist natürlich was, was wir durchaus ernst nehmen müssen. Aber es hilft halt auch nicht, die Jobs einfach pauschal zu romantisieren. Goldeimer abholen war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein scheiß Job. Und den muss auch keiner mehr machen. Und moderne Sanitäranlagen sind besser als Plumpsklos. Und die Innovation an sich ist hier nicht das Problem. Und Behauptungen wie 99% genau sollten wir immer skeptisch sehen. Und vor allem, wenn es sich um ein sehr komplexes Problem handelt. Und wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch wahrscheinlich nicht wahr. Und dieser uneingeschränkte Techno-Optimismus und blindes Vertrauen in die Technologie ist unglaublich gefährlich. Denn davon profitieren vor allem die Betrüger und Akteure, die einfache Ausreden suchen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und wir sollten uns nicht damit zufrieden geben und unverantwortliche Entscheidungen akzeptieren, nur weil KI diese Probleme irgendwann mal angeblich in Zukunft lösen kann. Nein. Aber Optimismus ist trotzdem voll okay. Es gibt Bereiche, in denen die Technologie viel bewirken kann. Und so zum Beispiel bei der Übersetzung und bei unterstützenden Technologien, die zum Beispiel Menschen ermöglichen, ein eigenständiges Leben zu führen, die es vielleicht sonst nicht könnten. Oder auch in der Arzneimittelforschung, wo es viel um molekulare Simulationen geht und davon profitieren wir eigentlich theoretisch alle. Und anstatt mit den trainierten Systemen, wie wir auch eben gesehen haben, menschliche Entscheidungen komplett zu ersetzen, können wir die Entscheidungen überprüfen. Und so zum Beispiel die Folgen von Flüchtigkeitsfehlern oder einem verkaterten Mitarbeiter verhindern. Und selbst wenn das nur manchmal klappt, auch vielleicht nur 1% der Fälle. Bei medizinischen Diagnosen zum Beispiel, da kann es wirklich viel bewirken, wenn der Computer hin und wieder mal sagt, hey, guck dir das Röntgenbild einfach nur an. Hier sieht irgendwas komisch aus, weiß auch nicht. Guck mal. Und Automatisierung bedeutet, an sich bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass menschliche Jobs durch Computer ersetzt werden sollen. Neue Technologien können aber dabei helfen, Menschen bessere Werkzeuge zu geben, damit Menschen ihre Jobs effektiver, aber auch zufriedenstellender erledigen können. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das, was wir heute KI nennen, in Zukunft wirklich viel bewirken kann. Und wir sehen auch tatsächlich aktuell sehr, sehr viele sehr, sehr reale Fortschritte, die positiv sind und Dinge, die funktionieren. Aber wir müssen uns halt auch auf unglaublich viel Bullshit gefasst machen. Wenn wir optimistisch in die Zukunft blicken wollen, ist es eigentlich noch mal mehr Motivation, wirklich unseren Bullshit-Detektor zu schärfen, damit wir besser dran werden, Bullshit zu erkennen und von wirklich realen Fortschritten zu unterscheiden. Wenn wir nämlich andere für Bullshit belohnen, dann stoppen wir leider auch die echten und die positiven Fortschritte. Oh, Superman. Oh, John. Just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I've got a message to give to you. Hier ist der Zündfunkgenerator auf Bayern 2. Heute mit Stimmen vom Netzkongress. Mit Menschen, die die neue euphorische Erzählung von den unglaublichen Möglichkeiten der KI hinterfragen. Schmeißen wir den Bullshit-Detektor also direkt an, den die Softwareentwicklerin Ines Montani hier gerade ins Spiel gebracht hat. Wie viel Verantwortung können wir künstlicher Intelligenz guten Gewissens übertragen? Gewissensfragen an die künstliche Intelligenz. Wir berichten im weitesten Sinne über digitale Freiheitsrechte, also schauen überall dorthin, wo Technologien sich auf Menschenrechte auswirken, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne. Das ist Chris Köver. Auf netzpolitik.org schreibt die Aktivistin über maschinelles Lernen, digitale Gewalt und die Verletzung der Grundrechte von Frauen, Geflüchteten und anderen marginalisierten Gruppen. Und jetzt sitzt sie auf dem Netzkongress-Podium mit Zündfunk-Moderatorin Alex Martini. Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Ethik und Computer sprechen? Worum geht's da? Also ich fand es ganz interessant, den Titel der heutigen Veranstaltung. Der Titel für heute, für dieses Panel, lautete ja Gewissensfragen an die KI. Und das Erste, was ich dazu gedacht habe, ist, eine KI oder ein algorithmisches System hat ja bekanntermaßen kein Gewissen. Insofern kann man auch keine Gewissensfragen daran richten. Und ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr viel beschäftige, also ich beschäftige mich eben viel mit diesen algorithmischen Systemen für Netzpolitik, bezeichne sie in der Regel nicht so gerne als künstliche Intelligenz, weil meistens geht es um maschinelles Lernen. Also kann man auch maschinelles Lernen sagen, finde ich, oder eben algorithmische Entscheidungsprozesse. Und interessant finde ich aber, dass es in dem Zusammenhang so viel um Ethik geht gerade. Frau Köver, Sie beschäftigen sich viel mit Bias in Algorithmen, also genau diesen Problemen, die entstehen, wenn eben die Neutralität oder die gewünschte Objektivität nicht so ganz zutrifft. Algorithmische Systeme werden ja schon vielerorts eingesetzt. Ich fasse mal kurz zusammen. Zum Beispiel beim BAMF als Dialekterkennung, sozusagen kommt dieser Mensch tatsächlich aus dieser Region. In den USA tatsächlich auch in Gerichten. Das System Compass, was die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern prognostizieren soll. Wo fallen denn diese Bias besonders auf, beziehungsweise wen treffen algorithmische Bias am meisten? Ja, sage ich gleich was zu. Ich wollte nur noch ganz kurz was sagen, weil ich da vielleicht noch ein bisschen die Euphorie, was dem die Menschen angeht, dämpfen wollte, weil es ist ja, also Menschen sind ja erwiesenermaßen chronisch irrational handelnde Wesen. Man weiß aus ganz vielen Studien, dass wir einfach aus dem Bauch raus Sachen entscheiden und dann postrationalisieren, Sachen, die halt überhaupt gar nicht rational entschieden worden sind zum Beispiel. Aber das Problem ist ein bisschen, die Maschinen sind ja, also es hat sich ja nicht die Cloud aufgetan und heraus fiel ein Algorithmus, der jetzt irgendwie objektiv und unvoreingenommen wäre, sondern algorithmische Systeme werden ja in der Regel, wenn sie dann eben Prognosen für menschliche Entscheidungen treffen sollen, auf Basis menschlicher Entscheidungen ja trainiert. Und die sind ja, wie wir wissen, schon voreingenommen. Insofern ist es so gut wie unmöglich, ein System, das auf Basis von menschlichen Entscheidungen aus der Vergangenheit trainiert wird, frei von diesem Bias zu halten. Und, aber die Frage war, glaube ich, wo wirkt sich das am stärksten aus? Ja, vielleicht nicht so überraschenderweise weiß man jetzt aus verschiedener empirischer Forschung, dass es sich besonders auf die Personengruppen dieser Art von Diskriminierung durch die Systeme, besonders auf die Personen auswirkt, die auch sonst schon häufig marginalisiert sind in der Gesellschaft. Also ein Beispiel, das sehr relativ bekannt auch ist, zum Beispiel Gesichtserkennungstechnologien. Da hat die MIT-Forscherin Joy Boulamvini eben empirisch nachgewiesen, dass die sehr viel schlechter, also die Systeme der gängigen kommerziellen Hersteller, IBM und so weiter, sehr viel schlechtere Erkennungsraten für die Gesichter von Frauen und vor allem schwarzen Frauen hatten als für weiße Männer zum Beispiel. Andere Forschung hat jetzt gerade gezeigt, ein neues Projekt an der University of Colorado, dass die Geschlechtererkennung, die automatisierte, die auch in diese Gesichtserkennungssysteme meist mit eingebaut ist, sehr schlecht auch zum Beispiel die Gesichter von schwarzen Frauen, also da auch nochmal die Erkennungsraten sehr schlecht sind und dann natürlich zum Beispiel Personen, die sich nicht in so ein binäres Geschlechtermodell einordnen lassen wollen, ohnehin schon nicht richtig kategorisiert werden können, denn die Systeme haben ja nur, die kennen nur Mann und Frau. Insofern gibt es da gar nicht die Möglichkeit. Und das sind zwei so gängige Beispiele, die zeigen, wie Personen, die ohnehin schon gesellschaftlich marginalisiert sind, durch den Einsatz dieser Technologien in Zukunft weiter noch an den Rand gedrängt werden könnten. Ich wollte nur etwas noch auf so einer Metaebene grundsätzlich zu der Debatte sagen, weil mir das jetzt gerade wieder aufgefallen ist und mir passiert das auch ab und zu. Ich finde es wichtig, nochmal klarzumachen, weil wir sprechen ja oft von, wenn Algorithmen diskriminieren oder Ethik in der KI. Ich finde es halt immer wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, Algorithmen diskriminieren nicht. Ja, das sind immer Menschen, die darüber entscheiden, dass ein bestimmtes maschinelles System irgendwo eingesetzt wird, um zum Beispiel eine bestimmte Prognose zu treffen oder eben bei einer Entscheidung zu unterstützen im Bestfall oder sie gleich zu treffen, im schlechteren Fall sogar noch. Wir sprechen ja eigentlich nicht über Ethik für die KI, sondern wir sprechen über Ethik für Menschen in Zusammenhängen, in denen algorithmische Entscheidungen Menschen betreffen und dafür ethische Leitlinien einzusetzen. Sie haben ja viel recherchiert und geschrieben über einen Fall in Österreich. Wir haben ja immer viele irgendwie Horrorszenarien oder skandalös angehauchte Dinge, die aus den USA kommen, was Datenverarbeitung angeht. Aber in Österreich gibt es gerade einen ganz spannenden Fall, gerade zur Frage staatlich oder behördliche Datennutzung. Der Arbeitsmarktservice in Österreich ist so eine Art Jobcenter oder Arbeitsagentur, kann man vergleichen. Und die möchten gerne ab nächsten Jahr einen Algorithmus einsetzen, der sozusagen Menschen in drei Kategorien oder Arbeitssuchende in drei Kategorien unterteilt. Sehr gute Vermittlungschancen in den Arbeitsmarkt, mittlere und sehr geringe. Was für Kriterien werden denn da angewandt und warum kritisieren Sie das so stark? Also wichtig vielleicht noch, Sie möchten nicht nur gerne, sondern Sie tun es auch. Es ist schon beschlossene Sache. Also das System läuft jetzt schon quasi parallel, aber ab Anfang 2020 wird es dann tatsächlich auch reale Auswirkungen haben auf den Zugang zu bestimmten Fördermitteln, zum Beispiel teurere Weiterbildung für Leute, die dann eben in der entsprechenden Kategorie landen oder auch nicht, wenn man eben nicht in der entsprechenden Kategorie landet. Aber also es ist ja ganz oft, dass wir darüber nicht so viel wissen, weil gerade Unternehmen die Faktoren, die reinfließen und auch die Gewichtung dieser verschiedenen Faktoren in ihren algorithmischen Systemen nicht offenlegen. In diesem Fall war es jetzt tatsächlich so, dass es eine Dokumentation gibt, der Synthesis GmbH, glaube ich, heißt das Unternehmen in Wien, das diesen Algorithmus für die Arbeitsmarktservices entwickelt hat. Und die haben tatsächlich eine Dokumentation ins Netz gestellt, aus der man sehr viel schon erkennen kann. Also es ist nicht genug Daten, als dass unabhängige ForscherInnen auf der Basis jetzt wirklich das System unabhängig testen könnten. Das kritisieren WissenschaftlerInnen in Österreich auch gerade massiv. Aber es ist doch relativ viel bekannt. Unter anderem haben sie in einem Versuch, das zu rechtfertigen, als es eben so eine erste Welle der öffentlichen Empörung darüber gab, quasi eine Beispielformel veröffentlicht, wie das dann aussieht. Und da sieht man eben tatsächlich, also es liest sich fast wie so ein Witz über intersektionale Diskriminierung. Ja, dem vielleicht vor allem Feministinnen lustig finden, aber oder nicht lustig finden, aber genau, sie stehen untereinander eben diese Kategorien und dann steht dann tatsächlich Geschlecht unterstrich weiblich, Punktabzug Faktor 0,2, Betreuungspflichten in Klammern nur für Frauen, Punktabzug Faktor 1,4 oder so. Und also es sind sozusagen, die Faktoren sind Geschlecht, also sozusagen Frauen werden automatisch runtergestuft, Frauen mit Betreuungspflichten werden noch weiter runtergestuft. Interessanterweise wirken sich Betreuungspflichten, also Kinder bei Männern, nicht auf die Jobchancen aus. Dann ist da drin noch der Faktor, also Alter natürlich wenig überraschenderweise. Also ich glaube, eingeteilt in verschiedene Brackets, irgendwie über 40, über 60, wirkt sich natürlich auch sehr stark aus. Nicht so einen großen Unterschied macht es wohl tatsächlich, ob man Abitur hat oder nicht. Positiv wirkt sich aus, dass man eine Ausbildung hat. Solche Sachen, durchaus sinnvolle Kategorien stehen da auch drin. Aber zum Beispiel dann auch der Umstand, ob jemand eben migriert ist, also aus einem EU-Drittstaat nach Österreich gekommen ist zum Beispiel. Und all diese Faktoren und die Runterstufung, die im Algorithmus dadurch stattfindet, die addieren sich dann quasi untereinander und führen dazu, dass jemand, der eben aus einem Drittstaat nach Österreich gekommen ist, eine Frau ist und drei Kinder hat, dann eben halt kumulativ so einen Punktabzug bekommt und entsprechend vom Algorithmus niedriger eingestuft wird. In sozusagen die Kategorie nicht so leicht vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt, was man ja auch leider sagen muss, auch ein bisschen der Realität entspricht. Ja, und das ist auch genau das Argument, dass sowohl eben die, die Leute vom Unternehmen, die den Algorithmus dann programmiert haben, als auch der Leiter der AMS, Johannes Kopf, auf diese Kritik hin dann genau bringt. Das ist ja erstmal die harte Realität auf dem Arbeitsmarkt. Wir zeigen ja nur, wir bilden ja nur ab, was ist. Das wäre auch völlig in Ordnung, wenn man dieses Modell nicht Arbeitsmarktchancenmodell genannt hätte und dazu verwenden würde, um über die Vergabe von Mitteln zu entscheiden, sondern wenn man es, sagen wir, Diskriminierungsbarometer genannt hätte. Denn es ist quasi ein toller, also es ist nicht von mir, das ist von der Mathematikerin Paola Lopez, die, die in Wien eben, die auch das erste wissenschaftliche Paper zu diesem Algorithmus jetzt veröffentlichen wird und die sich sehr viel damit beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist so ein sehr gutes Beispiel, an dem man sehen kann, der Algorithmus ist in diesem Fall nicht das Problem. Der Algorithmus könnte sogar in einem utopischen Szenario dazu verwendet werden, uns Aufschluss darüber zu geben, wie ist denn die reale Diskriminierung gegen bestimmte Personengruppen am Arbeitsmarkt? Und dann könnte man da gezielt sagen, gut, dann versuchen wir da zu intervenieren oder fördern diese Leute ganz, ganz besonders. Wird er aber nicht, sondern der Algorithmus wird eben einfach nur dazu genutzt, um effizienter Mittel zu vergeben und jetzt ganz zynisch gesagt, sie nicht an die Leute zu verschwenden, wo man denkt, dass die ja ohnehin eine sehr niedrige Chance haben werden, wieder in einen Job reinzukommen. Joasino im Zündfunk-Generator. Das ist ein Duo aus München, die beim Zündfunk-Netzkongress live Musik gemacht haben und zwar mit Robotern zusammen. Vom konkreten Einsatz künstlicher Intelligenz zu der KI, wie wir sie uns häufig vorstellen, geprägt durch Science-Fiction-Filme. Auch darum ging es schon hier im Zündfunk-Generator auf Bayern 2. Blade Runner, Her, Westworld. Vom Zusammenleben mit künstlicher Intelligenz. Ein Handy mit Bewusstsein, ein Hologramm als Freundin, ein Roboter als Traumfrau. Science-Fiction-Filme zeichnen uns ein genaues Bild davon, wie wir mit künstlichen Intelligenzen leben, wie wir sie lieben und hassen werden. Mit der Realität hat das allerdings nur wenig zu tun. Die beiden, die jetzt auf der Bühne des Zündfunk-Netzkongress Platz nehmen, wissen, wovon sie sprechen. Sie, Christiane Mietke, Journalistin und Autorin einer Webserie über KI. Er, Professor Dr. Berthold Meyer, Professor für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz und Markenbotschafter für die Herstellerfirma seiner bionischen Hand, einer roboterähnlichen Prothese. Zwei Menschen, eine Bühne und ein Gespräch, in dem es eigentlich um das Zusammenleben mit Robotern gehen sollte und das sich plötzlich zur knallharten Kapitalismuskritik wandelte. Ist es denn realistisch, dass wir irgendwann diese Roboter als schöne Frauen oder Männer bei uns im Wohnzimmer haben oder als Avatar? Wie realistisch das ist, dass wir tatsächlich irgendwann menschengleiche Androiden in unserem Alltag haben, die von einer Superintelligenz, also von einer starken KI beseelt sind. Das kann ich nicht beurteilen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich halte es zumindest für nicht besonders wahrscheinlich, dass das in der Lebensspanne, die wir noch vor uns haben, hier im Saal, dass das noch passieren wird. Weil in der künstlichen Intelligenz viele, viele, viele Versprechungen einfach bisher nicht gehalten wurden. Ich habe selber mal ein paar Semester Informatik studiert und das war noch in den 90er Jahren und damals hieß es ja, also spätestens im Jahr 2000 werden wir ein natürlichsprachiges System haben, das den Turing-Test mit fliegenden Fahnen besteht, mit dem man also eine freie, offene, themenungebundene Konversation haben kann, ohne dass man merkt, dass man es mit einem Computer zu tun hat. Ja, das war noch Mitte der 90er Jahre war das klar, so in 5 Jahren sind wir soweit. Jetzt haben wir 2019 und Siri versteht auch immer nur die Hälfte von dem, was ich sage und ich kann mich mit Siri nicht über Kunst, Philosophie oder Literatur unterhalten. Ja, also und in der Vergangenheit haben all diese Vorhersagen schon nicht gestimmt. Warum sollten sie jetzt neuerdings stimmen? Ich halte das für Quatsch. So. Ja. Also deswegen, und wir wissen nicht, wie menschliches Bewusstsein funktioniert. Wenn wir in der Psychologie nicht verstehen, wie Bewusstsein funktioniert, wie das neuropsychologisch repräsentiert oder aufgebaut wird, wie kommen wir dann auf die Idee, dass wir eine Maschine bauen können, die das kann? Das halte ich für absurd. Das halte ich wirklich für absurd. Und erstens, ich glaube nicht, dass das so bald passieren wird. Was vielleicht passieren wird, was ich für realistischer halte, ist, dass es Systeme geben wird, ob das jetzt irgendwie eine Software oder in einer virtuellen Realität oder in irgendeinem anthropomorphischen Roboter ist, das weiß ich nicht, die irgendwie soziale Interaktionen auf eine gute Art und Weise simulieren können. So. Und da stellt sich dann sehr schnell die Frage, irgendwie auch eine gute Simulation von einem Computersystem, von einem Softwaresystem, eine Mischung von Mustererkennung und vielleicht einem guten semantischen System kombiniert mit einem rudimentären Präferenzverständnis von mir und ein paar Entscheidungen, die in die Algorithmen gegossen sind. Vielleicht wirkt ein solches System nach außen hin oberflächlich wie ein menschlicher Konversationspartner. Ja, vielleicht kann man eine starke KI so ein bisschen simulieren. Und dann gibt es das interessante Gedankenexperiment. Ja, ist die Simulation einer starken KI, ist das dann nicht eine starke KI? Ja, schwierig. Ja, da wird es sehr schnell sehr philosophisch. Ich glaube aber, dass es gelingen wird, soziale Agenten, soziale Roboter zu entwickeln, mit denen Menschen gerne sozial interagieren, natürlich sprachlich. Dann sicherlich mit Abstrichen, irgendwie wird sicherlich nicht das echte Ding sein, aber wahrscheinlich genug, um eine emotionale Bindung aufzubauen. Ich meine, wir Menschen haben eh die Tendenz, menschenähnliche Qualitäten in sehr rudimentäre Dinge hineinzuinterpretieren. Ja, es gibt Menschen, die haben eine sehr enge Beziehung zu ihrem Auto. Das ist, glaube ich, trivial. Und ich denke, das ist ja auch die Debatte, die wir zurzeit haben, dass wir ja jetzt schon immer von diesen Systemen sprechen, wie wenn sie fast schon die menschengleiche Intelligenz schon fast schon da ist. Und allein der Begriff künstliche Intelligenz, der ja soweit mir bekannt ein Begriff war, der da mal erfunden wurde, um Forschungsgelder überhaupt zu akquirieren, beinhaltet ja schon diese Idee, es ist überhaupt möglich, eine menschenähnliche Intelligenz künstlich nachzubauen? Und diese Frage ist bisher unbeantwortet. Das muss man mal, ich meine, auf all diesen Veranstaltungen von dieser Sorte hier tun wir so, ja, als wäre es eine ausgemachte Sache, dass wir in naher Zeit mit künstlichen Intelligenzen zusammen leben, die die Qualitäten einer starken KI haben, das überhaupt nicht ausgemacht. Ja? Wir sind in der Psychologie nicht mal in der Lage, uns auf eine stabile, verbindliche Definition des Begriffs Intelligenz zu einigen. Also wenn wir beim Menschen schon nicht mal genau benennen können, was das eigentlich sein soll, ja, wie sollen wir dann eine Maschine entwickeln, die das kann? Also ich glaube, wir können mal festhalten, wir müssen im Prinzip sehr vorsichtig sein, wie wir da diskutieren und mit welchen Begriffen wir in der Öffentlichkeit auch aus Medien diskutieren. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Und den würde ich gerne nochmal unterstreichen. Ich möchte überhaupt nicht als so der typisch deutsche raunende Sozialwissenschaftler auftreten, irgendwie der so diese insbesondere in Deutschland stark verwurzelten Technik-Skeptizismus jetzt hier nochmal aufführt. So, ich finde Technik großartig. Ja? Technologie kann etwas sehr, sehr, sehr, sehr, sehr Tolles sein. Ja? Meine tolle Handprothese irgendwie da steckt auch ein Mustererkennungsalgorithmus irgendwie drin, der versucht zu checken, was ich von ihr will. Also Technik kann, wenn sie gut gemacht ist und zum richtigen Zweck benutzt wird, uns gesellschaftlich wahnsinnig toll viel weiterbringen. Und das finde ich großartig. Aber damit das so kommt, finde ich, brauchen wir einen etwas unaufgeregteren Diskurs darüber, der auch etwas realistischer über das, was möglich ist und was noch nicht möglich ist, spricht. Und wenn in jedem Medienschnipsel und in jeder Serie und in jedem Abendjournalbericht irgendwie jeder Beitrag über KI mit einer bedrohlichen Synthi-Musik irgendwie hinterlegt ist, mit blauem Hintergrundlicht indirekt angeleuchtet wird, sodass es möglichst hart aussieht und dann immer so dieses, dürfen wir das? Ja, wo geht das hin? Dann ist es auch das Gegenteil von unaufgeregt. Ja? Und weil all das, was tatsächlich heutzutage in den allermeisten Forschungslaboren passiert, ist viel weniger aufregend, als wir alle denken, dass es ist. Es gibt auch Informatiker, die sagen, hier, ich habe zwei Programme gemacht, die lieben sich. So, und wenn man dann genau hinguckt, dann ist das irgendeine Computersimulation, wo zwei Agenten miteinander kooperieren. Und dann sagt er, ja, das ist Liebe. Also, nein, ist es nicht. So, also das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass ich solche Geschichten erzählen kann, aber nur dann, wenn ich die Begriffe bis zur Beliebigkeit dehne. Ja, und das passiert hier überall, egal ob wir über den Begriff der Intelligenz, ja, wenn ich den bis zur Beliebigkeit dehne, dann ist irgendwann auch mein Roomba-Roboter irgendwie intelligent. Ja, aber da ist keine Bedrohung. Wobei das ja letztendlich Symptom unserer Zeit ist. Ich meine, wir haben auch den Begriff Freundschaft bei Facebook schon etwas anders ausgelegt, schon seit längerem, als das in der Psychologie, soweit ich weiß, definiert wird, was ein Freund ist. Und ich denke, das ist einfach ein Symptom unserer Zeit, dass sehr viele Begriffe ganz anders definiert sind, als sie ursprünglich mal angelegt waren. Ja, aber das ist, finde ich, ist nicht das Problem. Natürlich ist Sprache fluide und entwickelt sich immer weiter und muss immer auch die gesellschaftlichen Realitäten widerspiegeln. Ja? Deswegen sagen wir auch heute, dass man heute bestimmte Sachen aus gutem Grund nicht mehr sagen kann oder sollte, oder dass es zumindest unhöflich ist, sie zu sagen wir es mal so, als früher. Sprache ist natürlich immer ein fluides Konstrukt und ich will hier überhaupt gar nicht irgendwie als so jemand argumentieren, der zurück zur alten Rechtschreibung will. So. Aber es ist schon ein Unterschied, ob wir darüber sprechen, dass Begrifflichkeiten sich verändern oder dass Begriffe von bestimmten Wissenschafts- und Wirtschaftszweigen im Grunde genommen gezielt angefangen, umgedeutet zu werden. Wenn wir über KI sprechen und so in unserem Köpfen gefangen sind und immer wieder über dieselben letztendlich Science-Fiction-Bilder sprechen, werden wir auch abgelenkt von Themen, die vielleicht eigentlich viel wichtiger wären. Was wäre das denn aus deiner Sicht für dich? Also wenn wir in dem Themenbereich der künstlichen Intelligenz bleiben, dann finde ich es ist sehr müßig, darüber zu sprechen, ob eine Superintelligenz in Form von autonomen Androiden in 100 Jahren uns die Sexualpartner ersetzen, wenn doch der eigentliche Anwendungsfall für künstliche Intelligenz heute nicht die starke künstliche Intelligenz ist, sondern gigantische Systeme mit schwacher künstlicher Intelligenz, die nur den einzigen Zweck haben, menschliches Entscheidungs- und Online-Verhalten zu analysieren, zu klassifizieren, zu verstehen und vorherzusagen. Und zwar im Dienst von sehr großen, privatwirtschaftlich geführten, keiner staatlichen Kontrolle unterliegenden wirtschaftlichen Unternehmen oder diktatorischen, repressiven Systemen wie in China. Also so, die Global Player beim Geldausgeben für KI-Entwicklung sind die großen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley und die chinesische Regierung. Es ist ein sehr eng verflochtenes Netzwerk, von dem wir da sprechen, das letztendlich geführt wird von diesen großen Unternehmen, die bestimmen, wo es hingehen soll in der KI. Und lass mich noch mal kurz versuchen, noch etwas konkreter auf deine Frage zu antworten. Was sind die großen Probleme, die wir heute haben? Ich würde sagen, eines der großen Probleme heute, und das hat ganz viel mit schwacher KI zu tun, ist die gesellschaftliche Radikalisierung und Polarisierung. Und die wird maßgeblich dadurch befeuert, was auf sozialen Netzwerken, insbesondere auf zwei von denen, nämlich YouTube und Facebook, passiert. Und was dort passiert, ist aber im Wesentlichen getrieben durch eine schwache KI. So. Und zwar aus Gründen der Profitmaximierung. YouTube verdient Geld damit, Werbung zu schalten. Deswegen ist es für YouTube wichtig, ihre Zuschauer, die Nutzer, möglichst lange auf der Plattform zu halten. YouTube schlägt immer das nächste Video vor. Hinter diesem Vorschlag läuft ein Mustererkennungsalgorithmus, eine schwache KI. Das Ziel dieses Algorithmus, das Kriterium, gegen das der maximiert, ist Engagement. Das bedeutet, die Nutzer auf der Seite halten. Und der zeigt immer das nächste Video, von dem der Algorithmus davon ausgeht, dass es dazu führt, dass der Nutzer auf der Seite bleibt. Und das Problem ist aber, dass das Content, der Leute anspricht, dass das entweder Content ist, der mich in meinem Selbstwert bestärkt oder der mich empört. Das weiß der Algorithmus nicht. Der Algorithmus lernt nur, dass Dinge, die inhaltlich, und die Inhalte versteht der Algorithmus nicht, aber am Ende passiert halt, dass dann Content ausgewählt wird, der entweder bestätigt oder verstört oder empört. Und deswegen landet man nach 1000 Klicke auf das nächste Video bei YouTube immer entweder bei einer Verschwörungstheorie oder bei Gewalt. Und das trägt maßgeblich zur Polarisierung unserer Gesellschaft bei. Und warum? Weil ein profitorientiertes Unternehmen für noch mehr Profit eine schwache KI entwickelt hat. Ja. Das war natürlich so nicht geplant, aber so ist aber es halt gekommen. Aber es ist sozusagen das Ziel, die Leute möglichst lang auf der Seite zu behalten und auch natürlich immer auch das Ziel, möglichst viele Daten zu sammeln über diese Menschen. Also wir waren für die Webserie bei Facebook. Ja. Die haben relativ offen gesprochen, was sie im KI-Labs zumindest in Europa gerade machen. Und das war sehr interessant, weil das klang erstmal alles ganz, ganz nett so. Also einmal wollen sie an der starken KI arbeiten und das andere ist, sie wollen virtuelle Assistenten bauen, die uns im Alltag helfen, die unseren Alltag erleichtern, die unsere Kalender organisieren. Das klingt ja auch erstmal alles so ganz, ganz schön. Das Problem ist aber natürlich, ab dem Zeitpunkt, wo das wirklich möglich ist, dann werden die sehr viele Daten haben über uns und auch diese Daten wiederum nutzen können, um Werbung zu schalten und uns möglichst lang auf den Plattformen zu halten. Ja, und nicht nur um Werbung zu schalten, das finde ich ist eigentlich nur das kleinste Problem, aber im Zweifelsfall werden diese Daten dann weitergekauft an die Bestbietenden, um uns dann auch in irgendeiner Form politisch zu beeinflussen. Siehe den Cambridge Analytica-Skandal. Ja, wo irgendwie diese krude Mischung aus den Daten, die Facebook heute schon besitzt und politischen Agenten schlussendlich angeblich die Wahlen in den USA beeinflusst hat. Ja, so. Und das kommt dann halt dabei raus. Aber du hast schon recht. Also ich meine, wir sprachen doch gerade eben, klang es kurz an, der Film Her. In diesem Film gibt es diese wunderschöne Szene und ich hätte auch gerne so einen Computer, ja, wo er irgendwie seine erste starke künstliche KI irgendwie als Betriebssystem auf seinem Rechner hat und die sagt ihm, du, ich habe mal deine 1200 ungelesenen E-Mails für dich durchgeguckt. Und ehrlich gesagt, davon sind nur 150 wirklich wichtig. Die würde ich dir jetzt noch mal hoch in deinen Posteingang spülen und dein Einverständnis vorausgesetzt, den Rest würde ich jetzt einfach mal löschen. Großartig, ja, sowas will ich sofort haben. Es würde mir mal das Leben so viel einfacher machen. Aber natürlich impliziert das erstens, diese E-Mails von mir werden alle gelesen. Und zweitens, natürlich die Daten, das geht ja dann alles in die Cloud und die gehen dann eben alle zu der Firma, der diese KI gehört. Und das kommt halt in dem Film Her gar nicht vor. Ja, dass Samantha natürlich auch von einer Firma entwickelt wurde, ja, die mit Samantha, so heißt ja die künstliche Intelligenz in Her, Geld verdienen möchte. Ja, aber solange wir diese Prozesse nicht mitdenken, finde ich, kommen wir an der Wurzel des eigentlichen Problems, kommen wir da nicht ran. Okay, wenn das Problem vielleicht ein anderes ist, wie so in der Allgemeinheit gerade gesehen wird und wir haben trotzdem ein riesen Problem, was können wir tun? Also was ist das? Die neuen technologischen Möglichkeiten im Bereich Robotik und KI, die sind weder gut noch schlecht. Ja, jede neue Technologie, und das war in der Industriegeschichte immer schon so, ist Chance und Risiko zugleich. Und ob sich Chance oder Risiko durchsetzt oder überwiegt, das hängt im Wesentlichen davon ab, erstens, wie wird diese Technik genutzt? Und das hängt von uns allen ab, von unseren eigenen Konsumentscheidungen, die wir selber treffen. Erstens. Zweitens, es hängt von den sozialen, politischen, normativen Leitplanken ab, wie eine Technik eingesetzt wird und wie nicht. Schlussendlich müssen wir uns als Gesellschaft darüber im Klaren werden, was wir wollen und was nicht. Und da darf auch nicht das Primat der Profitmaximierung immer im Vordergrund stellen, sondern da muss man vielleicht auch mal auf politischer Ebene ein bisschen mutiger sein und sagen, wir wollen wieder mehr soziale Marktwirtschaft wagen, im Sinne von Dinge auch mal stärker zu regulieren und stärker einzugreifen und Leitplanken zu setzen. Weil es ist natürlich schwierig, wenn diese Technologien vor allem von Unternehmen entwickelt werden, die nun mal profitmaximierend arbeiten. Ja, aber deswegen, okay, jetzt werde ich dann vielleicht doch ein bisschen radikal und schweife sehr von unserem ursprünglichen Thema ab. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass diese gigantische Debatte, die wir seit Jahren über die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz und ihre Folgen führen, dass das im Wesentlichen, das ist meine ganz persönliche Meinung, eine Scheindebatte ist, die von der Debatte ablenkt, die wir eigentlich führen müssen. Und das ist eine Debatte über das Für und Wider des kapitalistischen Systems, das all diese Dinge hervorbringt. So. Und genau deine Frage zeigt doch, dass man das nicht unabhängig voneinander denken kann, dass man die wirtschaftlichen Gegebenheiten und die marktwirtschaftlichen Verwertungsstrukturen von den technologischen Artefakten, die aus ihr hervorgehen, das kann man nicht unabhängig denken. Ja, wir können nicht auf der einen Seite uns über die mögliche Auswirkung von KI Gedanken machen, ja, ohne sich die Frage zu stellen, ob es eigentlich gut und richtig ist, dass diese Dinger vor allen Dingen von Unternehmen entwickelt werden, deren einziges Ziel ist, Profite zu maximieren. Maschine und Mensch, künstliche Intelligenz und menschliche Ethik. Sie unterscheiden sich weiterhin in vielen und grundlegenden Parametern. Das haben die KI-Expertinnen auf dem diesjährigen Zündfunk-Netzkongress klargemacht. Künstliche Intelligenz heißt nicht umsonst künstlich. Denn am Ende sind wir es, die die KI zu dem machen, was sie ist. Ganz ohne Science Fiction, sondern mit Vernunft. Oder halt auch ohne. KI and Me. Von Gewissensfragen an und dem Zusammenleben mit künstlicher Intelligenz. Sendung von Franziska Timmer. Es sprach die Autorin. Produktion Matthias Hacker. Redaktion Tom Kretschmer.